Zu Fuß ging Gott. Die Schritte Israels du hast gewaschen, unser aller Füße mit deinen Händen hast du geheilt. Mit deinen Ohren hast du gehört. Mit deinen Augen hast du gesehen. Mit deinem Herzen hast du geliebt. Geist hast du bewegt. Mit deinem Leib hast du bezahlt. Friede Fürst, die Fahne weht, der Banner Israels. Zu Fuß gehen wir an deiner Hand, von Sieg zu Sieg.